bis wir in ein kleines Dorf kamen. In einem Bauernhaus baten wir um Unterkunft. Der Bauer erlaubte uns, in seiner Scheune zu übernachten. Noch erzählten wir niemandem, dass wir aus dem KZ kamen. Wir hatten große Angst, irgendein Nazi könnte uns wieder zur Kolonne zurückbringen. Außerdem war ja der Krieg noch nicht beendet. Die SS kämpfte immer noch in den Wäldern. Nun schliefen wir im Heu. Und am nächsten Morgen wurden wir von dem Bauern geweckt. Er sagte zu uns, wenn ihr links runtergeht, kommt ihr zu den Amerikanern. Geht ihr nach rechts, da sind die Russen. Wir brauchten gar nicht lange zu überlegen, wohin wir gehen sollten, denn links von uns kamen zwei amerikanische Panzer die Straße runtergefahren. Wir nahmen unsere paar Sachen und liefen ihnen entgegen. Die amerikanischen Soldaten halfen uns auf die Panzer und begrüßten uns. Als wir ihnen unsere Nummern auf dem linken Arm zeigten, umarmten und küssten sie uns vor Freude, dass sie uns helfen konnten. Wir Mädchen sahen nicht gerade gut aus. Die meisten von uns waren sehr abgemagert. Einige fühlten sich wirklich schwach. Die Soldaten wendeten und fuhren zurück in das mecklenburgische Städtchen Lübsch. Die Amis halfen uns vom Panzer runter und luden uns in ein Restaurant ein. Nun mussten wir ihnen vom KZ erzählen. Irmgard und ich konnten Englisch sprechen. Und so beschrieben wir ihnen, was wir alles durchgemacht hatten. Ich erzählte ihnen auch, dass ich in Auschwitz im Orchester Akkordeon gespielt hatte. Es verging vielleicht eine halbe Stunde, da stand plötzlich ein Soldat mit einem Akkordeon vor mir. Er sagte, ich schenke dir dieses Akkordeon. Komm, lass uns singen und du musst spielen. Während wir so gemütlich zusammensaßen, hörten wir auf der Straße großen Jubel. Wir liefen alle auf die Straße und sahen, wie die Rote Armee einmarschierte. Die amerikanischen und die russischen Soldaten begrüßten, umarmten und küssten sich. Alle waren glücklich, dass der Krieg nun endlich beendet war. Ein russischer Soldat brachte ein riesengroßes Bild von Adolf Hitler und stellte es mitten auf den Marktplatz. Ein anderer russischer Soldat rief, Musik, wer macht Musik? Ich nahm das Akkordeon und ging auf den Marktplatz. Alle stellten sich rund um das Bild. Ein amerikanischer und ein russischer Soldat zündeten es gemeinsam an. Adolf Hitlers Bild brannte lichterloh. Die Soldaten und die Mädchen aus dem KZ tanzten um das Bild herum. Und ich spielte Akkordeon. Auch dieses Bild werde ich nie vergessen. Das war meine Befreiung vom Hitlerfaschismus. Und ich sage immer, es war nicht nur meine Befreiung. Es war meine zweite Geburt. Danke.